find shelter in this way. Oh, it's Spencer, baby. Ey, der November wird kälter, ich rauche und geh über gepflasterte Straßen auf dem Weg zur RWG. Nasse Straßen sind einsam, nur das Laub auf dem Weg vermittelt den Eindruck, dass die Zeit ja nicht stillsteht. Tempera Farben ein wenig schmutzig und blass ohne Brillanz rollt. Ein Strauch wie in Wild West macht sich aus dem Staub als ein kalter Hauch, wenn der Wind bläst und ich die Kippe auf Rauch wegschnips und verklimmt jetzt. Aus einem anderen Sandsteinen im Eingang, Jahrzehnte oder Zeitspann, komme mir entgegen, bin immer noch ein Passant, nur in einem anderen Leben, yeah. Wir rimpeln uns an, widerstandslos, der Zeitpunkt des Aufpralls verlief, praktisch energielos, holographisch, nur ein kurzer Lichtschein beim Überschneiden der Schultern, Schlaghosen am Schienbein, wie ein Staubpartikel scheinen, im Beamer-Fokus schreiten wir misanthropisch weiter über Zebrastreifen und er pfeift. Weiter des Weges, ich hab das Lied nicht erkannt, doch dieser Urwurm blieb kleben wie ne Fliege an einem Klebeband. Er trug Klamotten wie die Beatles und der Song war von denen. Ich konnte zwischen den Zeilen lesen, hält das Geld, er betritt den Eingang, aus dem er kam. Von meiner WG von nebenan, es läuft automatisch in einem verträumten Jahrzehnt. Schlüssel drehen, Shelter erleben in einem kalten November, yeah. Ich sitz an meinem PC, das Gameplay hat sich verändert. Auf einem Arbeitsbrief liegt mein Text meines Denkens skizziert. Aus dem offenen Fenster werd in kalter Temperafarben reklimatisiert. Bis zum Siedepunkt retuschiert, es holt mich ein wie ein Flashback auf der Feuertreppe. Die große Depression nach ner Crackdroge. Doch von was war ich high? War es die kleine letzten Celebrations? Aus dem Ghetto liegt es am Wetter oder der Jahreszeit? Liana oder Red Dead and Redemption? Auf dem Sofa zum Pen mit nem lockeren Mädchen. Mit nem lockeren Mädchen, ich würd dir am liebsten Gefühle hinterher schmeißen. Mucke machen ging es damals nicht. Kein ordentliches Notebook, kein ordentliches Mic. Kein Bock zu schreiben, der Streit hängt nach. Kein Bock zu zeichnen. Das ist so still, doch ich fühl mich so laut, nachdem sie weg war. 30 Kilometer weiter, diese Braut, diese komischen Bauchschmerzen. Ich würd am liebsten alle Gefühle hinterher zerren. Wie eine Woche ohne die Chance, es zurechtzubiegen. Nächstes Weh, vielleicht fehl ich dasselbe Lied. Habt ihr deine Lieblingsplaylist zum Schlafen angetaped und kurz überlegt, noch einmal loszumachen? Doch kurz hier geblieben in der Dachkammer, zu dir gelegt, da am Fenster deine Füße gewärmt. Dich zugedeckt nach nem tagelangen Rambazamba. Doch geh dann raus auf die Straße, auf den Wegen entlang. So ein Typ auf dem Gehweg krempelt mich nebenbei etwas an. Es wird Nacht, ich verlasse das Haus. Der Bauchschmerz bleibt, doch die frische Luft weckt mich langsam wieder auf. Ich gebe mir die Tracks übers Herz beim Laufen leiser und laut. Mache mir Notizen zur Quali, Reimen und den Sounds der Gehweg des Writens. Ich bin ein moderner Poet in straßenstaubiger Gegend, auf laubnassen Wegen, auf der Leinwand des Lebens, vorbei an Friedhofsmauern, unter ewig alten Bäumen, das Gemäuer von Efeu bewachsene. Unter den leuchtenden Augen einer streunenden Katze. Und will das nicht mit ins Grab nehmen. Scheiße, das Ende, Alter.